Gewaltsam mit Waffengewalt endet ihr Leben im Mondschein. Massaker im Haus, die verborgenen Wald. Kommt es zu einem der grausamsten Dinge, die Menschen erleben, ihr Leben hängt an einem seidenen Faden. Und in meinen Händen, da liegen die Waffen, um endgültig Schluss mit allem zu machen. Braucht es nur einen Finger am Abzug, ich ziehe den Schlitten vom Lauf mit der Absicht, dein Leben für immer und ewig zu eliminieren. Verliere mich immer weiter im Tunnelblick, der nur vor Augen sich führt, die Rache zu nehmen und Hass zu verspüren auf alles und jeden. Ich kann mich nicht zügeln, die Engel mit Flügeln, sie kreisen über den Leichen der Opfer, die ich hinterlasse. Auf meinem Feldzug der Rache gibt es nur einen blutroten Mond. Am Himmel da oben in bitterer Kälte, da wartet er, um beizuwohnen als ein stiller Beobachter. Blutmond steht im Zeichen meiner Rache. Blutmond, heute Nacht nehm ich die Waffe zu dem Blutmond. Reite ich bei dir ein. Alles, was übrig bleibt, ist eine Riesensauerei. Blutmond steht im Zeichen meiner Rache. Blutmond, heute Nacht nehm ich die Waffe zu dem Blutmond. Reite ich bei dir ein. Alles, was übrig bleibt, ist eine Riesensauerei. Ich warte die Bitches und fotze sie wissen, wenn sie sich mit Kino vermissen, wird die Kugel im Schlitten sich schnell einfach lösen und mitten in ihre Scheißfresse reinbohren. Zum Morden geboren, zum Töten gesandt. Ich hab den Verstand schon lange verloren. Steck als über Kopf, über Ohren im Sand, um nichts mehr zu hören, was sie alle sagen. Sie sprechen die Sprache, die ich nicht verstehe. Ich stehe im Schatten alleine für mich. Ich warte auf nichts, ich warte auf niemand. Du willst von mir Liebe, ich kann nicht erwidern. Verlorene Träume, die Sehnsucht kehrt wieder. Ich zeige den Menschen die kälteste Seite.